Sand hinein. Schmeiß dich tollkühn in die Schlacht, sollte es auch seine letzte sein. Heilinfanterie! Er schreitet tapfer für die Sache in Meeresflut und Burg. Auf das Deutschland neu erwache für Führer, Volk und Vaterland. Über den Wolken hält er Ausschau nach dem Feind. Furchtlose deutsche Kampfpiloten im Himmelreich vereint. Hey, Luftwaffe! Er schreitet tapfer für die Sache in Meeresflut und Burg. Neuer Wache für Führer, Volk und Unerwartet rein. Er schreitet tapfer für die Sache.